Hier auf NDR 2, meine Damen und Herren, hören Sie nun Gegenwart und Zukunft. Sehen Frauen Sie anders? Eine Gesprächsrunde mit Heike Munzek als Gesprächsleiterin. In diesem Rundgespräch äußern sich drei Frauen zu Fragen unserer Zeit, zu ihren Vorstellungen von der Zukunft und auch zu ganz persönlichen Wünschen und Sehnsüchten und zu ihren Erfahrungen als Frau in dieser Gesellschaft. Es sind drei bekannte Frauen, drei, die es geschafft haben, ihre Position zu finden, nicht reibungslos, und die erfolgreich sind, was nicht heißt, unumstritten. Sie kommen aus der Theologie, der Politik und der Kunst. Es sind die Theologin und Schriftstellerin Dorothee Sölle. Sie ist Mitte 50, hat 4 Kinder, ist zum 2. Mal verheiratet. Seit 1975 lehrt sie für jeweils ein Semester im Jahr als Gastprofessorin Theologie in den USA. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und sich früh in der Friedensbewegung engagiert. Die beiden anderen, die Politikerin und Europaabgeordnete Heidemarie Heidewitschorek-Zoll und die Filmemacherin Margarete von Trotta, haben gemeinsam, dass sie 1942 geboren, also jetzt Anfang 40 sind. Beide mit 23 Jahren frühe Ehen schlossen, die geschieden wurden. Margarete von Trotta hat einen 18-jährigen Sohn und ist in zweiter Ehe mit dem Regisseur Volker Schlöndorff verheiratet. Ihren größten Erfolg erlebte sie 1981 mit dem mehrfach preisgekrönten Film Die bleierne Zeit. Die Autorin und Leiterin der Sendung, Heike Munzek, hat mit jeder der drei Frauen ausführliche Einzelgespräche geführt und sie dann zu einem Rundgespräch zusammengebracht. Die drei Frauen waren sich vorher nicht persönlich begegnet. So sehr sie sich unterscheiden in Herkunft, Prägung und Beruf, fühlen sie sich trotzdem verbunden in dem, was sie wollen. Eine Welt, in der Frauen mehr Rechte und Einfluss haben und in der auch eine weibliche politische Kultur möglich wird. Es gehört mit zu dieser weiblichen Kultur, dass die Frauen im Gespräch mit Heike Munzek sogleich das vertraute Du untereinander wählten. Hören Sie nun also dieses Rundgespräch. Dies ist ein spannender Augenblick. Drei Frauen, fast jeder Mann aus ihrer Arbeit und ihrem öffentlichen Engagement bekannt, sitzen zum ersten Mal zusammen, um miteinander zu reden. Auch sie kennen einander, sind sich persönlich aber noch nie oder nur flüchtig begegnet. Die Filmemacherin Margarete von Trotta, die Europaparlamentarierin Heidemarie Wieczorek-Zoll und die feministische Theologin und Friedenskämpferin Dorothee Sölle. Sie sind, wie sie mir gesagt haben, neugierig aufeinander, auf den Austausch ihrer Gedanken, Gefühle und Erfahrungen als Frauen in dieser Zeit, auf ein Gespräch über ihre Ängste und Zweifel, Wünsche und Hoffnungen an eine Zukunft, die so vielfältig bedroht ist. Ich kenne alle drei Frauen seit längerer Zeit aus ihrer Arbeit. Aber ich möchte die drei gern zunächst fragen, was sie eigentlich voneinander wissen. Margarete, wer ist diese Heidemarie Wieczorek-Zoll für dich und was verbindest du mit dem Namen von Dorothee Sölle? Ja, Dorothee Söllens Namen habe ich zum ersten Mal von Heinrich Böll gehört, zur Zeit, als wir mit ihm zusammen das Drehbuch zu Katharina Blum schrieben. Und er hat immer sehr liebevoll und sehr respektvoll von ihr geredet. Und was er über sie berichtete, hat mir immer sehr gut gefallen. Und bei der Heidemarie, das war für mich immer so die Politikerin, die mir am meisten imponiert hat. Das heißt, ich habe immer gedacht, wenn Frauen in die Politik gehen, dann sollten sie eigentlich so sein wie sie. Und da ich mich im Moment mit Rosa Luxemburg beschäftige und das nun mal mein Thema ist, hat sie mich eigentlich immer am meisten, wenn es eine Frau gibt in Deutschland, dann sie, die mich an die Rosa erinnert hat. Durch ihren Mut, durch ihre Kampfeslust und natürlich auch durch ihre Intellektualität und durch ihre Intelligenz. Was sagst du dazu, Heidi? Ich weiß nicht, also ich würde schon sagen, dass es für mich selbst auch so einen Bezug zum Verhalten von Rosa Luxemburg gibt und auch zu vielen ihrer politischen Ansätze. Das ist schon wahr. Ich habe mich schon, als ich politisch angefangen habe, auch immer ein bisschen mit identifiziert. Und Es gibt ja auch umgekehrt die gleichen Negativreaktionen, oder gab es sie? Ja, eben, die rote Heidi, die rote Rosa, die blutige Rosa. Und auch, dass sie sich, also ich weiß es nicht, so weit kenne ich dich nicht, aber hast du dich als Feministin betrachtet? Bei der Rosa war das ja nicht der Fall. Die hat ja gesagt, also ich bin der letzte Mann der deutschen Sozialdemokratie, ne? Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl bei dir eigentlich es, auch. Es war nicht, ich habe mich eigentlich jetzt mehr auch im Verlauf der Frauenbewegung auch beeinflusst dadurch so entwickelt, aber zu Anfang gar nicht. Ja, und man hätte dich auch nie als Alibi-Frau missbrauchen können. Ja. Ja, also so in irgendein Ressort abschieben, wo dann für das gute Bild nach außen eine Frau gebraucht wurde. Das hätte man mit dir nie machen können. Was weißt du denn, Heidi, von der Margarete und von der Dorothee? Von der Margarete weiß ich eigentlich nicht viel. Ich habe wenig Zeit und mache es auch sehr selten, Filme zu sehen. Ich habe halt die Bleierne Zeit gesehen und da dachte ich, und das war das, was mich interessiert hat, dachte ich, wenn jemand so einfühlsam so Beziehungen zwischen zwei Schwestern darstellen kann, das würde mich schon interessieren, wie jemand ist, zumal ich selbst eben eine Schwester habe und das schon sehr gut nachvollziehen konnte und auch so Sachen drin getroffen waren in dem Film, die mich wirklich selbst an meine Schwesterbeziehung erinnert haben. Deshalb habe ich gedacht, das wird sich gerne mal kennenlernen. Und bei Dorothee ist es, wir haben uns zwar das ein oder andere Mal mehr so getroffen und da, was mich da interessiert hat oder was mir da Eindruck macht, ist, das ist jetzt wirklich nur von außen gesehen, dass jemand unbeirrte Position durchhält und das ja eben auch ein Beispiel für andere ist. Und deshalb habe ich gedacht, das wird mich interessieren. Ach, das geht mir gerade nicht aus. Also ich finde das so, also als ich dich zum ersten Mal so als JUSO-Vorsitzende da im Fernsehen, glaube ich, mal gesehen habe, da war mir das so klar, dass Frauen, wenn sie mal bestimmte Positionen, also begriffen haben, die dann viel deutlicher machen, weil also weniger das Talent haben, so furchtbar drum herum zu reden. Und diese Klarheit, also so eine kämpferische Klarheit, das fand ich immer sehr, sehr schön in dem, wie du das Dinge gesagt hast. Und da dachte ich auch, ja, endlich. auch, weil das im Anfang der Frauenbewegung war ja die Kritik gerade an den linken Männern und Männerzirkeln sehr scharf, dass eben während der 68er-Revolution oder der Studenten die Vorherrschaft der Männer über die Frauen nun keineswegs aufgelöst war. Da warst du eigentlich für mich so ein Hoffnungselement da mittendrin. Ja, und die bleierne Zeit, das ist eigentlich auch, wo ich zum ersten Mal mit einer künstlerischen Aussage so konfrontiert worden bin von dir. Und das, für mich war dieser Film sehr wichtig. Eigentlich auch so im Rahmen von was Feminismus ist. Also so einer der Slogans, der heißt ja immer, dass das Persönliche ist das Politische. Ja. The personal is the political. Und da fand ich in dem Film so viel, also nicht Verdrängung von Persönlichem, wie das ja oft in der politischen Realität passiert, ist das Gefühle, Erfahrungen, Kindheit einfach weggeschnitten und als unwichtig in so einem, aus einer männlichen Optik heraus gesehen werden, sondern dass das eigentlich integriert war. Ihr habt ja nun alle drei euren Anteil an der Frauenbewegung. Du hast das eben schon angesprochen, Dorothee, auf sehr unterschiedliche, sehr intensive und sehr qualifizierte Weise. Wir sind, wie ich meine, an einem Punkt angekommen, in dem man darüber ein Stück Bilanz ziehen kann. Vielleicht nicht eine nur positive Bilanz. Es gibt seit vielleicht mehr als 15 Jahren eine sehr intensive Frauenbewegung. Wo steht ihr da eigentlich heute? Was ist für euch persönlich dabei rausgekommen? Also ich finde, das Wichtigste ist nicht, was immer noch zu tun bleibt, die Eroberung von Positionen. Da sind wir in Deutschland ja noch sehr zurück. Es gibt immer noch kaum Frauen in den Parlamenten, den Aufsichtsräten, den großen Gremien, den Chefärzten des Krankenhauses und so weiter und so fort. Also die Herrschaft von Männern über Frauen triumphiert offiziell auf der ganzen Linie. Und dieses notwendige Element der Frauenbewegung, das hat sich eigentlich, da können wir eigentlich nicht auf Siege zurückblicken. Ich finde da sogar, dass es in den USA zum Teil besser ist, zum Beispiel, dass da Quotasysteme errichtet sind, wo ein Drittel der lehrenden Frauen sein müssen und solche Sachen. Das gibt es bei uns ja noch nicht. Aber es gibt eine Frauenkultur. Das ist also nicht so leicht zu fassen, aber es gibt eine politische, ästhetische Frauenkultur, die eigentlich immer stärker wird. In gewissem Sinn ist es, dass du uns hier so zusammengebracht hast, dass wir hier sitzen, ist selbst ein Ausdruck dessen, worüber wir sprechen. Nicht, dass Frauen sich auf eine andere Weise, öffentlich, auch unterhalten über das, was sie bewegt. Und das nicht nur privat, sondern eben in dieser Vermittlung von Privatem und Politischem. Und dahin hat sie eben auch die Frauenbewegung oder die eine neue Art von Solidarität unter Frauen, eine neue Kenntnisnahme voneinander gebracht. Ja, zum Beispiel in meinem Bereich, also gerade mal vom Film zu sprechen, da gibt es jetzt so viele Frauen, die Filme machen. Ja, das sind also mindestens 40, 50 Frauen, die heute, und das vor 10 Jahren gab es eben überhaupt niemand. Da hat sich also wirklich in einer rasenden Bewegung hat sich da was voran entwickelt, nicht? Und das ist, also wir sind jetzt so, auch für andere Länder, wenn man ins Ausland kommt und über den deutschen Film redet, das könnt ihr immer gar nicht fassen, dass es bei uns so viele gibt, ja. Also da sind wir in der Entwicklung irgendwie doch ganz, ganz vorne. Und wir haben uns auch zusammengeschlossen zu einem Verband und fordern also auch die Hälfte aller Mittel zum Beispiel und so. Also ich glaube, da hat sich, gerade in dem Bereich hat sich doch einiges. Auch, ich meine, Frauenbuchläden. Ja, also auch so Treffpunkte, wo Frauen auch miteinander über das reden können. Wir haben uns zum Beispiel neulich gerade in München mit Künstlerinnen getroffen, in einer Galerie. Da ist im Lehnbachhaus ist eine Ausstellung, aktuell 83, das ist, und da waren plötzlich keine Frauen dabei, da wurden nur Männer ausgestellt. Da haben sich die Frauen zusammengetan und ihre eigene Ausstellung gemacht und haben da jeden Abend andere Frauen, mal Schriftstellerinnen, mal Filmerinnen, dazugeladen. Und wir haben also miteinander über unsere Probleme geredet und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir uns öfter treffen sollen und das fortführen. Ja. Und so beginnt überall sich irgendwas zu regen und wo was angefangen hat, das geht auch weiter. Da gibt es also bei uns in der Theologie eine ganz ähnliche Entwicklung, das ist die feministische Theologie, was nicht nur gefordert wird, sondern in vielen Kreisen sich einfach vollzieht, dass Frauen eben versuchen selber theologisch zu denken und zu arbeiten, und das machen die ganz anders als Männer. Ja, zumal es ja auch so ein abgeklemmter Bereich ist, wo Frauen bisher wenig präsent sein konnten und durften. Also ich würde sagen, ich selber bin zum Teil vielleicht mehr durch die Frauenbewegung verändert worden, als dass ich auf sie Einfluss genommen habe. Denn wenn ich noch sogar aus meiner Userzeit überlege, eigentlich ist immer das gleiche Prinzip, dass in der Sozialdemokratie und in der Arbeiterbewegung bestimmend war, dass die Frauenfrage der Klassenfrage untergeordnet worden ist, durchgehalten worden. Egal, auch bei den Jungsozialisten. Auch die Frage der innerparteilichen Rechts-Links-Verhältnisse oder bei den Jungsozialisten der verschiedenen politischen Orientierungen. Das war wichtiger als die Frage, wie stark Frauen zum Beispiel vertreten sind in Organisationen, wie die sich durchsetzen. Und das habe ich eigentlich damit gelernt, dass ich das nicht mehr unterordne. Und das prägt auch mein Verhalten heute in der SPD. Auch wie kannst du das in die SPD reintragen? Das würde mich interessieren. Also ich zum Beispiel, indem ich mich weigere, jetzt das Rechts-Links-Schema, was in der SPD ja sehr stark ist, praktisch übergeordnet über alle anderen Gesichtspunkte zu setzen und eben durch Aussage, ich sage es jetzt mal so plump, wie man das so vielleicht in der SPD-Sprache ausdrückt, wenn ich halt die Wahl habe, mich zu entscheiden für rechte Sozialdemokratin gegen einen rechten Mann, entscheide ich mich für die rechte Frau. Weil ich finde, in der Situation, wo halt zwar 50% Frauen, über 50% Frauen in der Bevölkerung sind, in der Sozialdemokratie insgesamt so 22% und im Bundestag 8 oder 10%, da kommt es wirklich darauf an, dass man auf jeden Fall einen Beitrag dazu leistet, dass mehr Frauen reinkommen. Die Frauenbewegung hat jedenfalls ganz positiven Einfluss auf die Frauen in der Sozialdemokratischen Partei generell gehabt. So dieses, was du vorhin angesprochen hast, ne? Als ich eingetreten bin 1965, gab es eigentlich nur den Typus von Alibi-Frau. Wir haben darüber gesprochen, Anne-Marie Renger oder ja, so. Das waren die Frauen, die sich aber auch untereinander eben auch so unsolidarisch verhalten haben. Ne? Da war ja eine Gefahr für die andere. Ja. Und das ist eigentlich heute ganz weg. Es kommt schon noch vor, aber es ist im Schnitt so, dass man also gemeinsam Ansprüche stellt. Mhm. Und auch, ich meine, der Stil der Auseinandersetzung, dass man sich, also auch ich in der Zeit, in der ich angefangen habe, politisch zu arbeiten, war immer doch die Vorstellung, du musst dich jetzt den geprägten Verhaltensweisen anpassen. Und das habe ich auch über lange Zeit gemacht. Und das ändert sich heute doch sehr, dass die Frauen sagen, also wir machen das jetzt so, wie wir denken und entweder ihr gewöhnt euch dran und die gewöhnen sich auch dran. Und das verändert ja auch wieder, wir haben zum Beispiel die FDP-Frauen da sehr imponiert, nicht? Bei der Wende, wie die sich da verhalten haben. Ja. Das fand ich, also das war für mich sehr typisch für so eine Qualität, der neue Qualität, auch bei politischen Frauen, ja. Also das selbstständig nachdenken. Ja, das hätte, also meiner Meinung nach, vor 5 Jahren hätten die sich noch nicht so verhalten. Also da ist irgendwie was nachgewachsen an Kraft und Selbstbewusstsein, ja. Dass man seine persönliche, auch private Überzeugung auch mal wirklich öffentlich in die Öffentlichkeit trägt und dazu steht. Und nicht nur taktisch denkt. Und das war einer der Kritikpunkte auch in der SPD, von Frauen in der SPD, dass sie den männlichen Genossen gesagt haben, ihr bewundert diese FDP-Frauen, habt sie sehr. Aber wie ihr normalerweise mit Frauen in der SPD umgeht, ist eine völlig andere Sache. Aber ich glaube, da auch an dem Verhalten haben sie zum Beispiel was gelernt. Ne? Ja, gut, weil es ihnen auch genützt hat, weil sie für die SPD gesprochen haben, nicht? Also, Nur umgekehrt, wenn sich Frauen in der SPD, also das habe ich ja oft genug auch bei mir selbst erlebt, sozusagen mit der eigenen Position und der kritischen Position so zu verhalten, da ist es weniger angenehm. Also ich dachte eben noch ein bisschen weiter auch an andere Umgangsformen und Lebensstile. Also wenn zum Beispiel in der Universität, in der ich in USA unterrichte, da die jungen Frauen Babys mitbringen und die stillen, in der Zeit, wäre zu meiner Studienzeit vollkommen undenkbar. Ja. Oder dass da so kleine Zweijährige rumwuseln und Krach machen. Und und die elementaren Störungen des Lebens, dass die überhaupt in so einen eigentlich als keimfrei betrachteten Raum reinkommen, das finde ich ungeheuer produktiv. Dass man dann auch Rücksicht nehmen muss, oder dass man zum Beispiel heutzutage eigentlich eine Konferenz nicht mehr organisieren darf, ohne irgendwie für Kinder zu sorgen oder an Kinder zu denken, dass Kinder nicht einfach zu verschwinden haben, also nicht einfach Non-Personen sind, die zu Hause von irgendwelchen Frauen betreut werden, sondern dass die eben mit in diese Realität reinkommen. Ich meine, wenn wir in allen Aufsichtsräten von VW oder General Electric solche Zustände hätten, dann könnten die auch nicht am gleichen Herzinfarkt sterben. Die würden ja doch einfach anders plötzlich wie Menschen sich auch in der Arbeitszeit verhalten. Also ich meine, ich finde es ein Ziel der Frauenbewegung ist für mich die falsche Zersplitterung des Privaten vom Offiziellen, des Jobs vom Leben, der Gefühle vom Verstand. Das sind ja auch alles katastrophale Entwicklungen, die Menschen also beschädigen. Also ich merke das immer zum Beispiel, ich mache jetzt schon seit 10 Jahren, seitdem ich also so im Film bin, Diskussion mit dem Publikum. Und vor 10 Jahren haben die Frauen, die drin waren, immer die erste Stunde geschwiegen. Also da haben nur die Männer geredet. Und jetzt hat sich das wirklich so weit verändert, dass die Frauen sofort und meistens als erste reden. Und was mir noch aufgefallen ist, die reden wirklich zur Sache, also das, was man uns immer vorwirft, dass wir also unsachlich sind und uns emotional, die reden zur Sache kurz, ohne diesen Selbstdarstellungstrieb. Und wenn die Männer reden, wird das Rhetorik und wird es Selbstdarstellung. Also das kann ich übrigens auch aus fast allen politischen Veranstaltungen sagen. Reine Männerveranstaltungen entarten sehr schnell zur Diskussion, wo so Hahnenkämpfe ausgetragen werden, wo das alles dann irgendwie auch noch ideologisch überhöht wird. Und Veranstaltungen, in denen Frauen sehr stark vertreten sind, sind immer erstmal so, dass die Frauen nicht irgendeine Behauptung aufstellen und die dann mit irgendwas vertreten, sondern dass sie sich auch informieren wollen. Sehr viel zum Punkt, viel mehr zum Punkt und nicht so herbeigeredete Streit. Das ist auch in der Friedensbewegung so, dass die Frauen eigentlich die wichtigsten, nämlich die praktischen Fragen stellen. Nicht die Männer erklären, also nachdem sie genug Raketen gezählt haben, wie die Lage ist. Das ist ja auch sehr wichtig, das zu wissen. Aber das ist alleine überhaupt nicht abendfüllend. Nicht die, ja. Der Frieden wird ja verkommt zu einem langweiligen Thema. Das ist auch so eine gewisse Rechthaberischkeit. Man weiß ja, dass man im Recht ist gegen den Wahnsinn. Das ist ja auch völlig klar. Aber das wird unfruchtbar oder unproduktiv, wenn das sich nicht jetzt also in Praxis umsetzt. Also was viele Frauen, die ich kenne, also auch gerade der älteren Generation, was die in den letzten 3 Jahren in Westdeutschland geleistet haben. Und dass wir jetzt also eine so große Bewegung haben, die so weit in das konservative Lager hineinreicht. Das verdanken wir eben einfach auch diesen Frauen, auch die neuen Formen, die Menschenkette und die Blockaden und was es da an neuen Formen gibt, in denen ja überall Frauen ganz zentral mitmachen. Das finde ich, ist auch für mich ein Teil der neuen politischen Kultur. Woran liegt das eigentlich? Sind Frauen auch sensibler und lernfähiger, was historische Ereignisse angeht? Also sind sie diejenigen, die mehr begriffen haben aus den letzten Kriegen? Oder woher kommt es, dass Frauen heute so stark sind in der Friedensbewegung? Ich glaube, die haben einfach begriffen, dass so, wenn wir so weiterleben, wie wir das bisher getan haben, dass das zur totalen Zerstörung führt. Mhm. Und Frauen haben nicht den Mut zur Zerstörung, weil sie immer nur den Mut zu den Kindern haben müssen. Ja, also das ist ja auch, ich habe neulich mit dem Dürrenmatt geredet, der sagte, das ist doch ganz klar, uns bleibt ja nur die Fantasie. Wir, als Männer, wir haben nur die Fantasie, ihr habt die Realität. Mhm. Ja, wir müssen mit euch immer nur, indem wir fantasiereicher sind, ihr braucht es nicht zu sein. In dem Bereich müssen wir mit euch kämpfen. Und Fantasie kann auch zu einer zerstörerischen Fantasie werden. Mhm. Ja. Und wir haben auch Fantasie, also ich habe mich da mit ihm gestritten, weil er also das so schön säuberlich aufgeteilt hat. Männer haben die Fantasie, Frauen haben die Realität. Also dagegen würde ich mich dann wehren. Ne? Ich habe eine ganze Menge von Fantasie. Nur habe ich meine Fantasie, das kann ich wirklich von mir behaupten, noch nie auf eine zerstörerische Weise eingesetzt oder einsetzen wollen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ja? Mich würde trotzdem nochmal die Frage interessieren, warum es zum Beispiel möglich war, auch im Nationalsozialismus, die Frauen so willenlos so eine Sache einzuordnen, wie durch das möglich ist. Da ist natürlich auch sehr viel von und dem. Und wie das möglich ist, dass es sich dann so ganz schnell und gravierend ändert. Ja, weil die Nazis haben natürlich auch die Mütterlichkeit oder dieses Realitätsprinzip, was der Dürrenmatt da meint, angesprochen und haben ja da auf ganz reale Bedürfnisse die Menschen hingelenkt und die missbraucht. Mhm. Ich finde eigentlich in der ganzen Diskussion über Nationalsozialismus, dass oft übersehen wird, dass es ja ganz wichtige Fragen waren, die die Leute gestellt haben und die Nazis mit einem ungeheuren Instinkt diese Nöte und Bedürfnisse und Fragen missbraucht haben. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Wald, raus aus der Stadt. Die ganzen grünen Bedürfnisse, die wir doch alle haben, das sind doch Realitäten. Über die hat aber niemand geredet im fortschrittlichen Lager. Weil da glaubten alle an die Maschine. Natürlich. War doch Quatsch. Klar. Fortschritt kommt nur über Maschinen her. Ja, ja, eben. Die bessere Welt entsteht eben nur durch Technik. Ne? Genau. Und da ist ganz viel, glaube ich, Missbrauchbares auch drin in der Frauenbewegung und in der Beziehung auf Weitergeben des Lebens. Einerseits möchte ich gerne, dass mehr Frauen Naturwissenschaftler sind. Wenn ich mir aber dann klar mache, was die heute in dieser Welt machen, also wie die den Overkill verbessern. Meinst du nicht, dass die sich vielleicht dagegen wehren würden, wenn sie in dem Bereich tätig wären? Ob sie da einfach so mitmachen könnten und das alles so versachlichen könnten? Also bisher gibt es ja, glaube ich, wenig positive Erfahrungen. Nicht? Ja. Denn die wenigen Frauen, die sind, da reinkommen, die werden passen sich an. Nicht? Das sind Thatchers. Die sind eigentlich schlimmer als die Männer noch dann. Oder stellen sich taub und stumm, nicht? Und eben. Ja, aber das ist doch immer nur so lange, wie es sehr wenige sind. In dem Moment, wo es mehr werden, also das hast du ja eben auch erzählt von der SPD, ne? In dem Moment, wo sich das einfach ein bisschen ausweitet und man den verändert Mut von ihr verändert sich das. Ja, ja. Also insofern müsste man sagen, geht massenweise. Ja, natürlich, auch, natürlich. Geht, sicher. Aber auch in die Jurisprudenz, das ist ein anderes Feld, wo es immer noch viel zu wenig Frauen gibt. Und also viel zu abgespaltene, mechanisierte Kopfarbeit, die also auch wirklich realitätsblind ist. Ja, wobei sich aber auch was ändert. Nicht in verschiedenen Städten, in Hamburg unter anderem auch, gibt es reine Rechtsanwältinnenpraxen, die nur Frauen vertreten. Und ich habe kürzlich eine Freundin, die in einer unangenehmen Situation, Scheidungssituation lebt, wirklich aus einer Männerpraxis rausgezogen und zu diesen Frauen geschickt. Und die Frau war vollkommen verändert. Sie ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, es ist unbeschreiblich, du kannst es dir nicht vorstellen. Vor diesem Mann, diesem Rechtsanwalt, habe ich gesessen wie ein armes, dummes, kleines, verspätetes Hascherl. Er hat mich auch so taxiert, na, wird sie wohl wieder heiraten? Was muss man ihr denn für einen Unterhalt erkämpfen, damit sie überhaupt so zurechtkommt? Und er saß da und ich saß hier und ich habe mich ungeheuer mies gefühlt, sagte sie. Und dann bin ich zu diesen Frauen gegangen und es war von vornherein völlig anders. Ich war Partnerin, wir konnten miteinander reden. Wir saßen schon mal gemeinsam an einem Tisch, also nicht so diese frontales sich gegenüber sitzen. Das war immer der Bittsteller, nicht? Ja, du bist immer die Unterlegene, ja, in so einem Männerbüro. Und selbstverständlich fanden diese Frauen es richtig, dass ich mich scheiden lassen wollte, während dieser Mann eigentlich immer sagte, gnädige Frau, warum denn diese Dummheit, ja? Sie können ja gar nicht besser versorgt sein. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich würde gerne nochmal nachfragen, es gibt doch aber sicher auch eine ganze Menge männliche Anteile, eben mal Aggressivität und Zerstörung ausgeschlossen, die man durchaus auch mit aufnehmen könnte als Frau. Oder würdest du das ganz... Ja, sicher. Nee? Gegenteil, ich würde sogar sagen, ja auch, es muss ja auch eine Mischung oder Veränderung. Wir müssen sozusagen den Mann in uns entwickeln. Ja, das ist natürlich schon. Klar. Ja, den Männern helfen die Frauen sich. Ja, natürlich. Ja. Das finde ich auch sehr wichtig, also gegenüber den... Weil es gibt ja auch überfeminisierten sagen, Tendenzen in der Frauenbewegung. Das ist unsere Alternative, also und das kann ich... Nee, das ist der ganze Mensch, ist eben Mann und Frau, das ist ja doch nur ein ganz winziger Unterschied und das... Man auch Mädchen ermutigt, so männliche Eigenschaften zu lernen. Ich möchte jetzt noch mal was fragen. Die meisten Mädchen möchten eigentlich, die kleinen Mädchen möchten eigentlich lieber ein Junge sein. Das hört man immer wieder. Das ändert sich dann manchmal später, wenn sie Frauen sind, aber nicht mal bei allen. Wie ist das eigentlich bei euch gewesen? Wolltet ihr, als ihr kleine Mädchen wart, eigentlich lieber ein Junge sein? Wie seid ihr damit umgegangen? Und wie ist das heute? Hat sich da was verändert? Margarete. Ja, also ich wollte immer ein Junge sein. Ach ja? Das kam aber, weil ich also sehr frei innerhalb meiner Familie mit meiner Mutter zusammen sehr frei aufgewachsen bin. Ich hatte eigentlich die Rechte, die man in einer normalen Familie nur den Knaben zugesteht, nicht? Und bin dann immer, als ich nach außen kam in die Gesellschaft, an der Schule, immer an die Grenzen gestoßen dessen, was man einem Mädchen zugestanden hat, nicht? Und das habe ich überhaupt nicht ausgehalten. Und deswegen, also war das bei mir, das war nicht, weil ich also nur gerne Sport machte und gerne auf Bäume geklettert bin und so, das außerdem, ja, da war ich, aber ich glaube, das kam also von diesem Widerspruch von Freiheit innerhalb und Unfreiheit außerhalb. Und noch in meiner ersten Ehe habe ich immer gedacht, ach, es ist doch eigentlich besser, wenn man Mann wäre, nicht? Und erst als ich mich daraus befreit hatte, und also dann erstmal alleine war und zu meinem Frausein dann gestanden habe und dann auch gemerkt hat, dass es eine Qualität sein kann und ich daraus eine Stärke ziehen kann, da wo auf einmal hat es mir Spaß gemacht. Und heute bin ich, also würde ich es um Gottes Willen nehmen. Ich bin eigentlich ganz ähnlich. Ich bin auch, wollte immer ein Junge sein. Ich weiß noch ganz genau, wie ich bemerkte, dass ich eine Brust bekomme, dass ich dann irgendwie dachte, ja, daraus wird jetzt doch nichts mehr. Irgendwie noch ein Wunder gehofft oder sonst was. Ganz kindisch, aber so. Ich war eben auch sehr viel draußen und in einer gewissen Freiheit und empfand das als eine Behinderung, dass ich bestimmte Berufe nicht ergreifen sollte oder an Grenzen stieß, die mir ganz fremd und falsch vorkam und eigentlich lange damit so gekämpft. Ich glaube, der Umschwung oder die Identifikation mit dem Frausein ist für mich auch so durch sexuelle Erfahrung und durch Kinder bekommen, also Mutter werden. Das ist ja ein Schritt auch ins Erwachsenensein hinein, wenn eine jüngere Generation da noch da ist. Und das hat mich dann ganz stark identifiziert, auch als ich möchte wirklich nicht ein Mann sein. Nee, bei mir war das, soweit ich mich erinnern kann, eher so, also ich habe das nicht als angenehm empfunden, Junge zu sein. Bei mir war das eher so, dass meine Mutter der Meinung war, ich müsste der Junge sein. Ich sollte wahrscheinlich einer werden. Und das ging bis dahin, dass sie mich der und mit irgendeinem Namen dann halt versehen hat. Aber ich selbst habe da eigentlich nichts mit verbunden. Und ich glaube, lange Zeit war auch, obwohl ich die jüngere Schwester bin, das eigentlich so, dass ich eigentlich auch immer die Mutigere sein musste und die, was also so die traditionellen Vorstellungen, die man mit dem Knaben verbindet. Mhm. Aber irgendwie ist mir das gar nicht so gerecht geworden, weil ich habe mich halt auch gefürchtet, wenn es dunkel war. Also den Ansprüchen konnte ich nicht so ganz gerecht werden. Und ich muss sagen, ich möchte niemand sein. Ich fühle mich, ich habe sicher auch eine ganze Menge männliche Elemente, halt Durchsetzungsvermögen und Energie und was man traditionell männlich nennt. Die Kombination finde ich schon gut, aber so wie ich bin, finde ich das eigentlich schöner. Mann möchte ich nicht sein. Was sind denn eigentlich die weiblichen Stärken? Weswegen sind wir alle heute so gerne Frauen? Was macht das aus, lieber eine Frau zu sein als ein Mann? Ja, zum Beispiel, ich möchte das nicht missen, dass ich ein Kind bekommen habe. Mhm. Also das ist ganz, ganz wesentlich für mich, diese Erfahrung zu haben. Überhaupt diese körperliche Erfahrung, das beginnt ja schon also mit der ersten Periode. Also dann das Kind, das in einem wächst, das herauskommt, dass man dann plötzlich, also sich wieder der Körper verändert und man Milch hat für das Kind. Ja? Mhm. Also alles, was dann mit dem Körper geschieht, das finde ich so aufregend. Also das möchte ich nicht missen. Und dann, also das nicht jetzt zu einer Ideologie machen und dadurch, dass man Mutter sein kann, also irgendwie hinter den Ofen gesteckt zu werden und abgeschoben zu werden, ins Haus verbannt zu sein und also die andere Außenwelt gar nicht mehr wahrnehmen zu dürfen. Das, was wir uns jetzt eben allmählich erkämpfen, dass wir das auch haben und dürfen und sogar also künstlerisch und in der Politik und so weiter tätig sein können. Und also die in dieser Kombination finde ich das fantastisch. Finde ich auch. Ich finde eigentlich, dass viele von den großen Schwierigkeiten, die es bedeutet, also Kinder zu haben und im Beruf zu sein, und das ganze entsetzliche organisatorische Gewurstel, in das man da hereinkommt, weil man jetzt also wirklich dafür sorgen muss, dass also an diesem Nachmittag jemand da ist und dann fällt die vielleicht aus und dann muss man was anderes erfinden. Und also ich kenne das aus jahrelang, in denen ich mit also drei Kindern allein war. Und es war wahnsinnig schwierig, aber ich möchte das überhaupt nicht missen. Und ich finde, dass diese Belastung einen ernsthafter macht. Man ist eigentlich dem realen Leben näher. Ich will ja doch nicht ein mobiler Manager sein, der alle drei Jahre von seiner Superfirma von Tokio nach Washington versetzt wird, weil er nirgendwo Wurzeln hat, sich nie um Schulprobleme kümmern muss. Er ist ein Single. Er hat sich ja nie mit dem realen Müll in seinem Haus überhaupt nicht auseinandergesetzt. Da ist überhaupt keine Realität dahinter. Und das, ich meine ja nicht, dass Frauen besser sind, aber dass sie so durch ihre Sozialisation und das daraufhin erzogen werden, zuzuhören, das ist für mich ein ganz wichtiges weibliches Phänomen, das nicht sich durchzusetzen, nicht immer als Erster zu reden, sondern hör doch mal, was sagt denn jetzt die Situation oder was sagt der andere Mensch dir? Das ist für mich wichtig. Also mir fehlt ja die Erfahrung des Kinderkriegens. Insofern ist das ein Bereich, der auf dem ich ja gar nicht aufbauen kann, obwohl ich das gut nachvollziehen kann. Ich habe halt wegen der eigenen politischen Karriere das immer zurückgestellt, weil mal raus zu sein und über einen bestimmten Zeitraum ist halt doch ganz schwierig, weil das ja doch sehr, sehr harte Auseinandersetzungen sind. Was ich so gelernt habe, was den Vorteil ausmacht und was dann auch ansteckend ist, ist, dass man ja in der Tat auch Empfindungen, Gefühle, Reaktionen ausdrücken kann und merkt, erstens ist es für einen selbst einfacher, so zu reagieren. Mhm. Es ist eigentlich sehr viel, man lebt angenehmer, es ist viel befreiender und man merkt auch, dass Leute reagieren selbst positiv drauf und es wirkt auf Dauer ansteckend. Ich glaube, das ist das, was mir es auch angenehm macht zu leben. So. Mhm. Ja, denn es kann ja das Frausein tatsächlich nicht nur vom Kinder haben und Kinder haben können abhängen. Das wäre ja auch eine Einengung, die wir nicht wollen. Obwohl ich diese Erfahrung als Mutter auch nur bestätigen kann, dass das für mich eine sehr wesentliche Erfahrung gewesen ist. Dennoch sehe ich, dass es ja heute eine ganze Menge Frauen gibt, die sogar bewusst auf Kinder verzichten und deswegen nicht weniger weiblich sind, also nicht weniger intensiv auch mit den Dingen leben, die wir wichtig finden, mit Akzeptanz, mit Wärme, mit Sensibilität, also mit den Eigenschaften, die Frauen sehr oft haben und mit denen sie ja Welt verändern können und ja neuerdings auch eben versuchen, es überall zu machen. Nun lebt ja jede von euch sehr intensiv in ihrer Arbeit und mit ihrer Arbeit und durch ihre Arbeit. Bedeutet sie euch nun vor allem persönliche Befriedigung oder erwartet ihr davon auch gesellschaftliche und politische Auswirkungen? Die Arbeit des Menschen, die muss man humanistisch definieren. Das ist ein Stück Selbstausdruck, aber es ist auch ein Stück Ausdruck meiner Sozialität, also das, was ich in einer Gesellschaft will. Und ich glaube, jede gute Arbeit muss also Selbstausdruck sein und also Verbindung zu anderen herstellen, Bewusstsein ja, davon, dass ich was programmatisch, also das kann ja geschehen allein einfach dadurch, dass du es machst und dadurch, dass du in einem bestimmten Land lebst, ja, und umgeben bist von anderen Menschen und von Situationen und ja und mit wachen Augen lebst, dann kommt das von allein in deine Arbeit rein, oder? Ja, sicher. Aber eine Arbeit, die sich, wie ja die normale Arbeit in unserem Land, definiert sich ja als Lohnarbeit. Und Cash ist das Einzige, was zählt. Es ist ein brutaler Angriff auf die Würde des Menschen. Dieses Denken über die Arbeit und diese Organisation der Arbeit. Nee, das ist keine gute Arbeit. Das kann sehr viel bringen. Da kommt es auch dazu, dass man sagt, naja, am Tag, also während der Arbeit, da muss ich halt das Geld zusammen kratzen und dann kommt die Freizeit. Ja. Und das, also diese Aufteilung, überhaupt diese ganze Freizeitkultur, ja, das finde ich ja so pervers. Ja, entweder findet man für sein Gesamtleben Sinn oder nicht. Also das kann man nicht hier Sinn, da nicht Sinn. Ja. Genau. Ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, diese Abspaltung von alltäglicher Arbeit, auch befördert ja von einer Schlagerindustrie, die zum Beispiel ständig erzählt, Montag ist ein schlimmer Tag, Dienstag ist ein schlimmer Tag, aber dann der Freitag oder der Samstag, dann gehe ich endlich hin, dann ist der Tag gekommen, an dem ich das machen kann, was ich will. Eigentlich eine unglaublich traurige Lebensbilanz, nicht? Dass man 5 Tage in der Woche unglücklich vor sich hinwurstelt, um dann am 6. oder 7. Tag dann diesen Spaß zu haben. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz konkret nachfragen. Also bei der Heidi ist es ja am offensichtlichsten, dass das, was sie arbeitet, auch politisch-gesellschaftliche Ziele hat. Ich würde sagen, das ist bei Margarete nicht so per se schon mal da. Sie kann Filme machen, und weil es ihr einfach Spaß macht, ästhetisch Bilder aneinander zu reihen. Für mich ist das selbstverständlich, dass es sich ergibt. Also ich glaube, man kann keine guten Filme machen, wenn man da ganz programmatisch rangeht. Also wenn man sagt, ich will jetzt zu dem Thema, muss ich jetzt einen Film machen, das ist im Moment wichtig, ja. Wenn du nicht irgendwie persönlich verankert bist und das einfach aus deinem Leben heraus rausbricht, dass du das machen musst, dann kannst du auch die Menschen nicht wirklich ansprechen. Dann wird es wirklich, also jetzt mal flach gesagt, Agitation, und die hat selten das gebracht, was man wirklich von ihr erwartet, ja. Wenn das nicht mit dem Menschen selbst verbunden ist, wenn da nicht eine Kongruenz da ist, ne, zwischen dem, was ich bin. Ja, wo, und also was ich sage. Ich möchte eigentlich dann schon ein bisschen agitieren, die Leute, weil das in einer Welt so massiver Zerstörung, wo also eigentlich alle wesentlichen Lebensbereiche sind ja also so auf Tod hin orientiert. Die Wälder sterben, 2/3 der Menschen verhungern und wir rüsten immer noch weiter. Das ist die Realität, in der wir, die wir auch täglich im Alltag erfahren. Dann muss man ja doch die Menschen darauf hin orientieren, dass man Abwehr, auf den Widerstand. Das ist für mich ein ganz zentraler Begriff geworden in den letzten Jahren. Im Neuen Testament ist es schön, dass Jesus geht so herum und da sind diese Fischer und die haben bisher ihren Job gehabt und haben also ein Netz besessen und eben Fische gefangen. Dann sagt er, komm, lass das alles liegen, werde ein Menschenfischer. Mhm. Und ich möchte eigentlich auch ein Menschenfischer sein. Ja, aber ich meine... schönes Wort, ja. Aber ich glaube, was sie gemeint hat, war ja mehr, dass sozusagen, wenn das auf so platte Form erfolgt und eben nicht das eigene Gefühl und das eigene Engagement mit drin ist, dass man dann auch niemand überzeugt. Mhm. Ich denke, das ist auch in der Politik so. Ich meine, da ist ja die Gefahr sowieso sehr groß, dass ein Stück von Selbstbespiegelung liegt ganz sicher in jedem, der in dem Bereich tätig ist. Ich glaube, dass sogar die eine der Motivationen sicherlich unter anderem bei jedem da Rolle spielt. Und insofern ist die Gefahr wirklich sehr groß, dass sich das, was man eigentlich öffentlich erklärt und das, was man in seiner Arbeit praktisch macht, sehr auseinanderklaffen. Und das finde ich halt das Wichtige, dass man selbst in der Arbeit, die man macht, dass das verbunden ist mit der Orientierung. Ja. Und dass das auch sichtbar wird in dem, was du praktisch machst. Und dass das nicht nur die Erklärungen in irgendeiner Wahlrede oder so sind. Genau, ich glaube, du kannst auch im Grunde nur wirken auf die Menschen, wenn sie merken, dass das mit dir identisch ist, was du sagst. Und ich merke auch, ich bin zum Beispiel, also ich kann keine zu allgemeinen Reden halten, die mir jemand geschrieben hätte oder so. Ich bin grauenhafter. Ich bin wirklich auch nur gut, wenn ich merke, also wenn ich davon 100% überzeugt bin. Ja, und das, glaube ich, ist den Frauen, fällt den Frauen eben wirklich leichter. Das heißt eigentlich doch, dass die Mittel... Sich selber zu verstecken, nicht? Und sich selber wirklich da auszusetzen. Mit dem Ganzen, mit der eigenen Person. Wir wissen ja nicht, wie wir morgen leben werden. Die meisten Menschen haben nur unklare Vorstellungen von der Zukunft. Aber es gibt bereits eine Vielzahl, teils aus alten Kulturen überlieferter, teils von Wissenschaftlern und Philosophen neu entwickelter Alternativen zu unserem jetzigen selbstzerstörerischen Leben. Welche Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen an die Zukunft habt ihr denn? Und was meint ihr, muss zur Verwirklichung getan werden? Das ist ein großes Wort, nicht? Zukunft. In der Gegenwart lebt man, die Vergangenheit kennt man, nicht? Das sind so Sachen, mit denen kann man umgehen. Zukunft ist etwas, was also im religiösen Bereich, da kann ich mir noch eine Zukunft vorstellen. Also wenn man an die Religion, also wenn man irgendwie religiös ist, dass da die Zukunft für einen ein wirklich festgelegter Begriff ist. Also das Jenseits zum Beispiel, ja? Das ist ja auch Zukunft. Und wenn man daran glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann ist das also auch immer mit Hoffnung verbunden. Ich glaube eigentlich, dass es ein Leben vor dem Tod gibt. Ja. Das ist sozusagen mein Hauptglaube. Naja, sicherlich. Sowieso. Sowieso. Ja, aber das gehört ja schon Glaube. Da gehört auch schon Glaube, ja. Aber was... das müsst ihr mir erklären. Also Zukunft mit dem Begriff bin ich immer etwas unsicher. Also ich glaube, umso... unglückliche Menschen sind oder Verarmte, umso mehr brauchen sie Zukunft. Ich könnte auch ganz einfach sagen, umso mehr brauchen sie Gott. Die Armen brauchen Gott am meisten. Die Reichen brauchen ihn am wenigsten. Das sind so ganz simple theologische Erkenntnisse. Und die Verarmung der Menschen, dabei meine ich also materielle, aber auch psychische Verarmung, die bringt sie darauf, also sich mehr von der Zukunft zu erwarten oder Zukunftsutopien zu entwerfen, in denen also nicht mehr die Gewalt das Einzige ist, was unser Leben bestimmt, in denen wir aus diesen fürchterlichen Gewaltverhältnissen herauskommen. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Ich kann einigermaßen genau sagen, was ich nicht haben möchte in der Zukunft. Ja, genau. Also, wie die Bäume überleben könnten und die Menschen auch. Und ich kann das auch mit großen Worten benennen, die aus der religiösen Tradition kommen. Die Zukunft ist für mich das Reich Gottes, in dem ein Friede da ist, der auf Gerechtigkeit gegründet ist und nicht auf Militärgewalt. Das ist eine andere Art von Frieden, in dem Menschen eben anders miteinander umgehen. Aber das ist doch Zukunft, ist doch in dem Moment Prinzip Hoffnung, nicht? Ist doch Utopie Hoffnung. Also Zukunft gleich Hoffnung. Ja. Ja, es ist ein Versprechen, das ich auch aus der Tradition, in der ich stehe, nehme. Ja, aber das war doch nicht immer so. Früher haben die Menschen gelebt in Zusammenhang mit der Natur, ja. Und ihr Leben wurde bestimmt von den Natur, von den Ereignissen in der Natur. Und Zukunft war für sie eigentlich das Gleiche, wie das, was sie immer schon gelebt haben. Ja, also diesen Zukunftsbegriff, den wir heute haben, den gab es ja damals gar nicht. Und wo sie noch eins mit den Jahreszeiten, wo sie sich nach den Jahreszeiten ausgerichtet haben, nicht? Also wusste man ja, es wird wieder der Frühling kommen, es wird wieder der Sommer kommen und dann, ja, und dann kommt wieder der Herbst. Und das war, und dadurch hatten sie auch nicht so das Problem mit dem Tod. Ja, der Tod war eben auch in diesem Kreislauf etwas ganz Natürliches. Ne? Und diese ganze Todesangst, die kommt ja eigentlich meiner Meinung nach erst daher, seitdem wir also diesen Fortschrittsglauben auf einmal haben, dass die Zukunft immer besser sein muss, was ja dann auch mit dem Kapitalismus, mit der Industrialisierung und so weiter, mit der Technisierung gekommen ist, dass die Zukunft immer besser sein muss als das, was man jetzt schon hat. Ja? Also dieses materialistische Denken, es muss uns in der Zukunft immer mehr Bruttosozialprodukt, immer mehr, es muss immer weitergehen. Ja? Und ja, da sind wir eben jetzt an einem Punkt angelangt, wo das nicht mehr, wo wir merken, Zukunft ist eigentlich vielleicht sogar Rückschritt, wenn wir nicht aufpassen und eben kein Fortschritt mehr. Und es wird uns nicht besser gehen. Also ich würde ganz gerne den Fortschritt ein bisschen verteidigen, wenn ich meine Großmutter und mich vergleiche. Meine Großmutter hat immer so geträumt, dass sie mal an den Nordpol fährt. Sie wäre gerne Geografin gewesen. Das war ihr Lebenstraum, der völlig utopisch für eine Hausfrau eben, die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts gelebt hat. Und ich bin einigen Vorstellungen von dem, was für sie ein menschliches Leben war, in meinem Leben näher gekommen. Und ich empfinde das so, dass ich meine Emanzipation auch für meine Großmutter mittue oder so. Es gibt eine Kette der Generationen und ich stehe da drin und gebe da was weiter. Und ich hoffe, dass, wenn zum Beispiel eine meiner Töchter mal schreiben wird, dass sie nicht nur für die Frauenseite schreiben darf. Das sind zum Beispiel konkrete, erkennbare Fortschritte, gerade in der Bewusstheit und Lebensaneignung von Frauen. Ja, aber ich glaube, der Fortschrittsbegriff, den du gemeint hast, war halt der auch sehr stark, ja, auch in der Arbeiterbewegung, halt der Fortschrittsbegriff war, dass mehr, schneller, besser. Mehr, schneller, besser, größere Quantitäten. Aus dem Bereich der Arbeiterbewegung ist ja auch sowohl der Fortschrittsglaube erschüttert, als auch halt die Zukunftsvision. Ich meine, die ganzen Vorstellungen des historischen Materialismus, all diese Vorstellungen, dass man eigentlich wusste, wie die zukünftige Gesellschaft sein würde, das ist ja überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich stelle mir den Prozess dahin vor. Ja, genau. Und dass dieses Endziel oder so, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dieser Weg dahin muss berücksichtigen und auch versuchen zu verändern, was halt ja, doch an deutscher Geschichte und an in Anführungszeichen Nationalcharakter nach wie vor in uns ist. Und ich fände es schon toll, wenn man einen Weg schaffen könnte, wo man vieles, was an Prägungen halt in Deutschen drin ist, wo das beseitigt würde, wo es andere Verhaltensweisen gibt, wo man Fremdes akzeptieren kann und sich solidarisch verhält. Nicht, dass das konfliktfrei ist, indem man seine Konflikte austrägt, sicher. Aber indem das ausgeschlossen ist, dass halt Menschen sich im übertragenen Sinne zerfleischen und sich kaputt machen. Also das ist eigentlich mehr das, was man in Vorstellungen von der Gesellschaft prägt, als dass ich jetzt denke, das und das Gebilde. Und gleichzeitig sind halt immer mehr Mittel da, um zu zerstören. Nicht? Auf der einen Seite wächst, also was du sagst, der Widerstand wächst und die Utopie muss ja immer mehr leisten. Also dieses Wort Hoffnung, das muss ja immer mehr für uns leisten, um gegen dieses ganze Material, was da zur Verfügung steht, umzuzerstören, um dagegen anzukommen. Ja, ja, aber trotzdem, das ist nicht doch unsere größte Kraft, die Fantasie und die... Also die Menschen leben von ihren Träumen auch. Es ist einfach nicht wahr, dass man darauf verzichten könnte. Es muss eine Sprache der Träume geben. Es muss eine Sprache geben, in den Menschen sich also ein gewaltfreies Leben überhaupt noch vorstellen können. Natürlich. Es, ist ja Menschen schon mal was versprochen worden. Die Bergpredigt ist gehalten worden, Gandhi war da, Martin Luther King und so weiter. Es sind ja immer wieder Leute da gewesen und Erfahrungen gemacht worden des Lebendigwerdens. Blinde wurden sehend. Diese große Bekehrung, die doch stattfindet in unserem Volk, vor unseren Augen, es ist die größte Bewegung, die ich erlebe in meiner Lebenszeit. Die geht so quer durch Schichten und Ideologien, und dass die Leute plötzlich merken, es geht so nicht weiter. Wenn man so will, hat die Studentenbewegung ja doch auch eine kulturelle Revolution in der Bundesrepublik, war praktisch eine kulturelle Revolution, die sich auch auf die Köpfe von Leuten ausgewirkt hat, die meinetwegen Unternehmer oder was auch immer waren. Es hat schon einen Teil von Prägung. Es verändert ihr Verhalten nicht unbedingt, aber es hat einen Teil von Prägung gegeben, glaube ich, den man sozusagen bis an sein Lebensende mitträgt. Und meine Hoffnung ist, dass das, was sich in der Debatte um den Doppelbeschluss niedergeschlagen hat, dass das wieder um ein Bewusstsein ist, dass die Leute mittragen werden. Dass du anders leben kannst, dass du wirklich Frieden besser ohne Waffen herstellst. Das ist doch eine tolle Erkenntnis, und ich bin sicher, das tragen die Leute mit. Ich habe Angst, dass die Friedensbewegung zum Beispiel zerfällt aus Resignation und die Leute eben sagen, ja, man kann eben nichts machen. Wir haben es ja immer schon gewusst, meine Mutter hat es ja auch immer schon gesagt, man kann nichts machen. Und das finde ich den gottlosesten Satz, den man überhaupt sagen kann. Das ist eine Selbstaufgabe, also der eigenen Würde, eine Zerstörung nach innen, dass man sozusagen den Feind, der da über uns herrscht, in sich selbst als den Resignateur einlässt und sich mit ihm auch noch verbündet. Und dagegen, also Hoffnung zu mobilisieren oder zu kämpfen, ich suche immer ein Wort, was Kämpfen und Leben in eins brächte. Ich meine wirklich, dass das Leben trägt uns, also die Zärtlichkeit oder Wärme oder Nähe sind ja doch vorhandene Erfahrungen, an die Menschen auch anknüpfen. Die sind ja auch alle mal im Arm gehalten worden oder mal geküsst worden, auch wenn sie also so fürchterliche Dinge tun jetzt. Dann muss man daran sich erinnern, dass da schon mal andere Arten von Wahrheit aufgeleuchtet haben und auf die auch, also daran anknüpfen, darauf aufbauen. Dorothee, du bist ja unter anderem auch Schriftstellerin und hast viele dieser Gedanken auch in Gedichten niedergelegt. Magst du vielleicht zum Schluss dieses Gesprächs eins deiner Gedichte für uns lesen? Verlesen, was so aus meiner Arbeit für den Frieden hervorgewachsen ist. Auf einer Reise für mehr Frieden treffe ich drei Frauen meines Alters. Schwarz und fett, in der hintersten Reihe nicken sie mir zu. Es ist ein Verbrechen an den Armen, sag ich, die Bombe zu bauen. Und sie geben mir ihren Segen. Eine umarmt mich. Eine wärmt meine kalte Hand in ihren beiden. Eine mit Worten. In der Nacht liege ich wach, weil ich alles schon tausendmal gesagt habe. Und in meiner Angst, ausgebrannt zu sein und ein Verräter an dem Frieden, der auch in meinen Händen sichtbar sein muss, erinnere ich mich an den Segen der drei schwarzen Schwestern in Texas, an den Frieden, der über alle Vernunft, Sprachen, Hautfarben und Ängste geht. Auf NDR 2 hörten Sie Gegenwart und Zukunft. Sehen Frauen sie anders? Eine Gesprächsrunde mit Heidemarie Wittschorik-Zeul, Margarete von Trotta, Dorothee Sölle und Heike Munzek als Diskussionsleiterin.